Ich will zu 7 Punkten was sagen. Das erste wäre die wachsende Bedeutung von Religion und Religionskritik. Das zweite, den Islam gibt es nicht, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das dritte, Islamophobie oder Islamkritik. Dann als viertes, Islamismus und präfaschistischer Rechtspopulismus. Fünftens, das antimuslimische Ressortiment. Sechstens, linke Versäumnisse und in einem siebten kurzen Schlussteil nochmal zusammenfassend zur Was-tun-Frage unter der Überschrift Anti-Bar der Barbarei entgegentreten. Zum ersten Teil, die wachsende Bedeutung von Religion und Religionskritik. Wir haben ja nun seit einigen Jahren und in allerjüngster Zeit verstärkt international einen Trend zu autoritären Führern, die Massen von Menschen hinter sich haben. Putin, Erdogan, Orban, Duterte, Trump, Le Pen, Hofer, Wilders, auch Frau Petri, wenn ihr persönlicher Stern möglicherweise gerade im Sinken sein sollte, was ich noch nicht genau einzuschätzen vermag. Aber die AfD steht natürlich auch für dieses Bild. Das sind nur einige dieser Namen. Was fällt auf? Alle diese autoritären Führerinnen haben einen besonderen Bezug zur Religion. Entweder sie fühlen sich als Vertreter der einzig wahren richtigen Religion oder sie fühlen sich als berufene Kämpfer gegen die böse und schlechte Religion oder sie stützen sich auf eine Basis von sehr religiösen Menschen und auf mächtige religiöse Organisationen und zum Teil auch alles miteinander. Man kann sagen, weltweit die gesellschaftliche und politische Bedeutung von Religionen wächst. Das ist im Wesentlichen, Ausnahmen gibt es immer, ein weltweiter Prozess. Keine Führer ohne Fans. Die Führerinnen sind ja nie das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem sind die Fans, die diese Führer brauchen und diese Führerinnen überhaupt erst machen. Was wären Führerinnen ohne Fans? Das ist die verbreitete Sehnsucht nach dem starken Mann, der heute auch selbstverständlich mal eine starke Frau sein kann. Und die Rückkehr des Religiösen in der Politik, dass beides zeitgleich stattfindet, ist kein Zufall. Der Glaube an den allmächtigen Chef im Himmel und an den allmächtigen Chef auf Erden hatte immer schon viel miteinander zu tun. Ging schon immer gut zusammen. Das ist keine kontinuierlich aufsteigende oder absteigende Linie. In Zeiten des aufsteigenden Kapitalismus, wo die Versprechungen des Kapitalismus noch für relativ viele Menschen attraktiv waren, haben wir durchaus in manchen Weltgegenden mit einem Rückgang von Religiosität zu tun. Der aufsteigende, sozusagen optimistische Kapitalismus hat ja ein paar Botschaften, die irgendwie der Religiosität nicht so schmecken. Erstens, der Mensch ist allmächtig, der Mensch kann alles. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Mach was aus dir, du kannst aufsteigen. Und die Frage nach einem Leben, nach dem Tod ist völlig irrelevant. Das sind so drei Botschaften, mit denen Religion, Religiosität überhaupt nicht anfangen kann. Im Zuge des nicht mehr ganz so neuen und aufsteigenden Kapitalismus und der Verschärfung der Krise, hier ein Auszug aus der Welt. Ich zitiere oft ganz gerne die Welt, und zwar deswegen, weil dieses Blatt nicht im Verdacht steht, ein Kampforgan gegen den Kapitalismus zu sein, deswegen ist es besonders interessant. Die Welt schreibt also, Kriege, Terror, Instabilität, die Welt ist ein Pulverfass. Was auf dieser Karte rot ein, also je röter die Länder sind, umso gefährlicher nach Einschätzung der Welt. Je mehr Krise, desto weniger Vertrauen in Vernunft und Fähigkeit des Menschen und desto mehr Glauben an Steuerung durch höhere Mächte, wie auch immer diese höheren Mächte im Einzelnen beschaffen sein mögen. Je mehr Krise, desto mehr Religiosität, kann man im Allgemeinen sagen. Und das erleben wir. Dabei ist wichtig, dass man Religiosität jetzt nicht nur im engen Sinn versteht von Kirche und Religion. Religiosität kann in sehr vielen Gewändern auftreten. Sie kann klassisch gottesfürchtig auftreten, kann esoterisch, spirituell, sie kann aber auch atheistisch auftreten. Also der sogenannte Marxismus-Leninismus ist letztendlich ein religiöses Glaubenssystem, der aber auf Atheismus macht. Religiosität hat viele verschiedene Formen. Der berühmte Karl-Marx'sche kategorische Imperativ, nämlich dass es darum gehe, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, wird ja leider fast immer nur zur Hälfte zitiert. Das ist nur die Hälfte dieses Satzes. Der Satz beginnt so. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem Kategorien und so weiter. Nun geht es mir nicht darum zu sagen, ich weiß aber besser, was der Marx geschrieben hat, sondern es geht darum, dass das inhaltlich zusammengehört, dass das erst dann Sinn macht. Erst wenn der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, ist es möglich, auch eine menschliche Gesellschaft zu schaffen. Wir leben heute in einem Zustand, in dem die Linke im weitesten Sinne, ich bemühe mich jetzt nicht zu definieren, was links ist, indem diejenigen, die sich der Linken zurechnen, zum ganz großen Teil entweder überhaupt keine Religionskritik mehr betreiben oder nur noch Islamkritik. Ich glaube, beides sind Holzwege. Beides sind linke Holzwege und beschreiben auf ihre Art die Krise der Linken. Und deswegen Religionskritik jetzt. Den Islam gibt es nicht, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es soll kein Zwang sein im Glauben. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Beides im Koran, ein klein wenig widersprüchlich. Nun gibt es tatsächlich Leute, die entweder von dem einen Spruch oder von dem anderen Spruch behaupten, das habe aber nichts mit dem Islam zu tun. Das ist ziemlich gewagt, natürlich. Hat das, und zwar beides, mit dem Islam zu tun. Wir machen ein kleines Spielchen. Ich habe jetzt mal ein paar Zitate und ihr dürft raten, Altes Testament, Neues Testament oder Koran. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wie wieder? Neues Testament, okay, das war ja nur einfach, Jünger, ne? Jesus. Ah, das ist Jesus, das sagt Jesus. Sagt den Juden, kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als die Vergeltung Gottes? Welche Gott verflucht hat und über welche Erzürnte hat er in Affen und Schweine verwandelt? Das weiß man als guter Antideutscher, ne? Das ist der Koran. Das ist der Koran. Ja? Das weiß man. Okay. Ihr Juden seid vom Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbe ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Das ist das Neue Testament. Johannes 8. Und jene Frauen, deren Widerständigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Das ist der Koran, korrekt. Ist es aber Wahrheit, dass die Dirne nicht ist Jungfrau funden, so soll man sie hinaus vor die Tür ihres Vaters Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Das steht im Alten Testament, 5. Mose 22, 20. Wo würdet ihr diese drei Sprüche verorten? Erster, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Zweiter, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Dritter, wer eine Seele ermordet, ohne dass er einen Mord oder eine Gewalttat im Land begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Das Vorschläge. Das erste sagt Jesus. Das zweite steht im Alten Testament, Gott soll die Gottlosen töten. Und das dritte steht im Koran. Jesus sagt, die, die nicht wollen, dass ich ihr Chef bin, führt sie her und erwürgt sie vor meinen Augen. Heerscharen von Theologen bemühen sich, das irgendwie zu relativieren. Das weiß niemand. Oder fast niemand. Das weiß fast niemand. Aber wo das steht, das weiß doch nun wirklich jeder. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da muss man nicht drüber reden. Doch, da muss man drüber reden. Das steht nämlich im Alten Testament. Jeder meint, das steht im Neuen Testament. Das steht im Alten Testament, 3. Mose 19, 18. Und Jesus beruft sich später darauf, sagt, das ist okay. Also so viel zur weit verbreiteten Vorstellung vom neutestamentlichen Gott der Liebe und vom alttestamentlichen Gott der Rache. Wir kennen die Heiligen Schriften gar nicht. Die allermeisten Religionsanhängerinnen kennen sie nicht und die allermeisten Nicht-Religiösen kennen sie auch nicht. Was wir kennen, sind gängige Interpretationen Heiliger Schriften. Heilige Schriften haben so an sich, dass sie außerordentlich widersprüchlich sind und dass sie der Auslegung bedürfen. Und das eingebildete Wort Gottes ist selbstverständlich menschliche Interpretation. Und darin ist schon angelegt, dass sich Anhänger von heiligen Schriften ständig untereinander die Köpfe einschlagen müssen, weil sie unterschiedlichste Interpretationen haben, widersprüchlicher Texte. Wir haben ja in Stuttgart diese besorgten Eltern, die also glauben, dass die Landesregierung ihren Kindern Pornofilme im Unterricht zeigt. Die demonstrieren, das sind zum ganz großen Teil evangelikale Christen. Wenn ich sagen würde, schaut her, so ist das Christentum, würde ich, glaube ich, vielen Christen nicht gerecht werden. In diesen Familien, das ist nachgewiesen, sind rüde Erziehungsmethoden, Prügelstrafe gegenüber Kindern weit verbreitet. Schaut her, so sind die Christen. Hier sehen wir einen Hassprediger in Uganda, der mit der Bibel in der Hand auffordert, Homosexuelle zu ermorden. So sind die Christen. Duterte, der Regierungschef auf den Philippinen, der sich offen damit brüstet, dass er Menschen umgebracht hat und dass noch viel mehr Menschen umgebracht werden sollen, der auch mal so nebenbei EU-Politikern droht, sie umzubringen, der also sagt, ich schere mich nicht um Menschenrechte, glaubt mir, der ist ja demokratisch gewählt. Und in welchem Land ist er gewählt? Die Philippinen sind das Land mit weltweit den meisten Gottesgläubigen. 93,5% der Einwohnerinnen der Philippinen bezeichnen sich selbst als gottesgläubig. Und weltweit die wenigsten Atheisten, nur 0,7% bezeichnen sich als Atheisten. Und von diesen Gottesgläubigen sind 95% Christen und 5 Muslime. Und die wählen Duterte. In Zentralafrika schlachten christliche Milizen Muslime ab. Das Christentum. Die Teilnehmerinnen der regelmäßigen Massenaufstände im Iran gegen dieses verbrecherische Regime sind entweder allesamt Christinnen und Atheistinnen oder sie haben eine etwas andere Interpretation des Islam als die Herrscher des Gottesstaates. Initiative liberaler Muslime in Österreich. Im Koran gibt es weder Kopftuch, Hijab, Niqab, Burka, Chador oder eine Ganzkörperverschleierung. Das sind Symbole radikaler Islamisten, um Frauen zu unterdrücken und zu versklaven. Der Islam. Sinem Tesyapa, Muslima, Radiomoderatorin in der Türkei, begründet den Zionismus unter Hinweis auf den Koran und sie findet auch eine entsprechende Sure dafür. In Bezug auf den Zionismus ist es wiederum wichtig, dass Muslime auf das Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im Koran darüber gegeben hat. Nach dem Koran möchte Gott, dass das jüdische Volk im heiligen Land lebt. Und sie findet die Sure 5, 20 bis 21. Für diese Interpretation ihrer Heiligen Schrift wird sie von Islamisten und Dschihadisten gehasst bis aufs Blut. Aber sie hat eine etwas sympathischere Interpretation. Den Islam gibt es genauso wenig wie das Christentum. Religion ist immer subjektive Auslegungssache. So, nun muss ich gestehen, dass ich früher dann in diesem Abschnitt bei dem Punkt stehen geblieben bin. Mittlerweile glaube ich aber, dass man bei dem Punkt nicht stehen bleiben kann, obwohl er richtig ist, dass man ein bisschen mehr noch dazu sagen muss. Wenn so richtig es ist, dass es den Islam nicht gibt, so sehr kann sich dieser Satz natürlich verfestigen zu einem Sprechverbot über den Islam. Weil wenn es den Islam nicht gibt, dann kann man auch nicht drüber reden. Und das ist ein Problem, das sich insbesondere im linksliberalen Milieu seit langem schon verbreitet. Wenn im linksliberalen Milieu jemand mal den Satz fallen lässt, der Islam ist intolerant, wird er mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell die Antwort hören, den Islam gibt es nicht. Wenn man aber im gleichen Milieu den Satz fallen lässt, der Islam ist tolerant, wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht damit rechnen müssen, dass einem entgegnet wird, den Islam gibt es nicht. Und das ist ein Problem. Religion wird sakrosankt. Religion darf nicht mehr kritisiert werden. Mir hat sehr geholfen Samamani, der das sehr überzeugend entwickelt, den ich sehr empfehlen will, sein kleines, aber inhaltsschweres Büchlein mit dem tollen Titel Respektverweigerung, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Gewalt und Terror haben nichts mit dem Islam zu tun, hört man immer wieder. Das ist doch sehr zu hinterfragen. Also die Terroristen entstehen ja nun mal nicht in den Elendsgebieten in Rio oder im Kongo. Der Dschihadismus entsteht in muslimisch geprägten Communities. Das ist Fakt. Einfach zu sagen, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun, ist zumindest gewagt. Also natürlich haben Gewalt und Terror mit dem Islam zu tun. Problematisch wird es allerdings, wenn es dann heißt, sie haben nur mit dem Islam zu tun, wenn die Antwort nur noch lautet, der Islam ist das Problem und sonst gibt es kein Problem. Dann wird es wieder schief. Gewalt und Terror haben auch mit dem Islam zu tun, aber nicht nur mit ihm. Warum zogen 1970 eigentlich noch keine dschihadistischen Mordkommandos durch Bagdad, Mumbai, Paris, Brüssel und so weiter? Islam war doch damals auch schon. Wenn also der Islam die einzige Ursache dafür wäre, dann wäre das eigentlich nicht erklärbar. Hat mit dem Islam zu tun, reicht als Erklärung nicht aus. Grundsätzlich immer so, dass die offene Barbarei ein breit gestreutes, breit verankertes, reaktionäres Weltbild braucht. Nazis fallen nicht vom Himmel, sondern sie entstehen in einem reaktionären Umfeld, aus dem heraus sie sich entwickeln und das ihnen viel Verständnis entgegenbringt. Vielleicht, naja, ganz so übertreiben sollte man es nicht, aber naja, Sympathie ist da. Und diesen Prozess haben wir natürlich auch in muslimischen Communities, vom Islamismus zum Dschihadismus. Jetzt sind da ein paar Begriffe drin, zu denen ich kurz was sagen muss. Islamismus verwende ich im Sinne von extrem reaktionäre und patriarchale, buchstabengetreue Interpretation des Islam mit dem Anspruch der Herrschaft über sämtliche Lebensbereiche. Barbarei verwende ich in einem umgangssprachlichen Sinne, im Sinne von einem Zustand allgemeiner Verrohung, oder die letzten Grenzen von Humanität und Zivilisation fallen. Und Dschihadismus, nun, ich kann nicht Arabisch, das ist aus Wikipedia, Dschihad, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz, so übersetzen es viele, aber es übersetzen auch welche mit Krieg. Und ich verwende Dschihadismus im Sinne von heiliger Krieg gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Dieser Dschihadismus haben wir Frühformen seit Beginn des 19. Jahrhunderts. aber es gibt seit Ende des 20. Jahrhunderts eine explosive Zunahme. Man hat manchmal das Gefühl, dass man gar nicht mehr mit den Zählen nachkommt, wie viele neue dschihadistischen Gruppen entstehen. Das, was hier steht, ist mit Sicherheit nicht vollzählig. Ich habe den Iran bewusst hier rot herausgehoben, weil man nie vergessen sollte, dass auch trotz mancher Flötentöne aus Teheran das iranische Regime mit Abstand die gefährlichste dschihadistische Terrorbande auf der Welt ist. Aber wir sehen schon bei dieser Betrachtung, dass Dschihadismus ein Phänomen der Moderne ist. Und folglich muss man ein bisschen über die Moderne reden, um das zu verstehen. Die kapitalistische Moderne ist etwas sehr Zerrissenes, kommt sehr zerrissen in die Welt und zerreißt vieles. Und ich rede jetzt erstmal überhaupt nicht von den Muslimen, sondern ich rede erstmal von Europa, in dem sich die kapitalistische Moderne entwickelt hat. Diese Moderne bringt einerseits Freiheit und Gleichheit und andererseits neue Formen von Inhumanität und Krise. Also Befreiung aus Clanherrschaft und persönlicher Abhängigkeit und gleichzeitig Unterwerfung unter die abstrakte Macht des Marktes. Anspruch und Realpolitik gehen oft weit auseinander. Man kann durchaus auch von Versprechen und Verbrechen des Kapitalismus reden. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne trifft nun auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft und wird wahnhaft ideologisch verarbeitet. Wer ist daran schuld, dass das alles über uns kommt? Und wer sind wir noch in dieser Welt, wo uns der buchstäblich der Boden unter den Füßen wegschwimmt? Krisenbewältigung findet in Identitätsstiftung und Ressortiment statt. Und dieses Ressortiment, dieses anti-westliche, anti-moderne Ressortiment, und ich rede immer noch von historisch ursprünglichen Prozessen in Europa, wogegen richtet sich das? Das richtet sich gegen die Zersetzung der Moral, alles in Anführungszeichen jetzt, den sogenannten Materialismus, also es geht nur noch ums Geld, die sexuelle Befreiung, Homosexualität, Emanzipation der Frau, Säkularität, Blasphemie, also die sogenannte Gotteslästerung, Atheismus, Individualität, Zerstörung der Gemeinschaft, Zerfall der Familie. Irgendwer muss daran schuld sein, dass meine Welt, die jahrhundertelang so festgefügt schien, aus den Fugen gerät und alles, an das ich glaube, mir weggenommen wird. Und dieses antimoderne Ressortiment richtet sich dann im Extremfall, in der extremen Zuspitzung, gegen die Juden. Irgendwer muss daran schuld sein und die Juden sind es. Je mehr nun die kapitalistische Moderne ihre Versprechen verrät, wir haben vorhin die Grafik gesehen mit der Krise, umso mehr bekommt dieses Thema selbstverständlich weltweit auch wieder an Bedeutung. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den sogenannten muslimisch geprägten Ländern. Diese Vorstellungen von einem arabischen Sozialismus à la Gamal Abdel Nasser, die haben mal zig Millionen Menschen begeistert. Es sah aus, als ob es eine Zukunft geben könne, ein besseres Leben für Menschen. Das ist schon lange tot. Aber nicht nur der arabische Sozialismus, 50er, 60er, 70er Jahre, hat irgendwie eine Perspektive noch, sondern die allermeisten dieser Länder haben auch 0,0 Chance, auf dem globalisierten Weltmarkt irgendwie konkurrenzfähig auftreten zu können. Also die kapitalistische Moderne verrät ihre Versprechen und das merken die Menschen. Da muss man aufpassen. Es gibt keinen Automatismus, wonach die Abgehängten automatisch reaktionärer Ideologie verfallen. Es muss niemand zum Reaktionär werden, nur weil er abgehängt ist. Und trotzdem muss man sehen, dass es einfacher ist, bei reaktionären Weltbildern zu landen, als bei einer wirklichen Reflexion der Verhältnisse. Schwarz-Weiß-Bilder gehen eben nun mal einfacher in die Köpfe rein als Krisenanalyse. Patriarchales oder gar antisemitisches Denken zu überwinden, erfordert ein hohes Maß an Reflexionsarbeit, zu dem viele nicht willens oder auch nicht in der Lage sind. Also Islamismus und Dschihadismus haben mit der kapitalistischen Moderne zu tun und mit dem Islam. Diese Dschihadisten sind geprägt durch den Islam und durch die westliche Gesellschaft. Das reaktionär-religiöse Umfeld verweist auf den Zusammenhang mit Islam. Aber die wachsende Zahl von Konvertiten, also von Leuten, die eben gerade nicht im islamischen Milieu aufgewachsen sind und für die der Dschihadismus trotzdem attraktiv wird, die wachsende Zahl dieser Menschen verweist auf die Attraktivität des religiösen Fundamentalismus für westlich geprägte Menschen. Islamophobie oder Islamkritik? Ein nettes Transparent. Beleidigt man Schwarze, dann ist es Rassismus. Beleidigt man Juden, dann ist es Antisemitismus. Beleidigt man Frauen, dann ist es Sexismus. Beleidigt man unseren Propheten und den Islam, das soll dann wohl Meinungsfreiheit sein. Naja, Schwarze, Juden, Frauen, das sind Menschen. Der Prophet, der Islam, das ist eine Religion, eine Ideologie. Also da werden wirklich Äpfel mit Birnen zusammengeworfen, obwohl so für einen ganz oberflächlichen Betrachter erstmal, Islamophobie ist einer der unsinnigsten Begriffe, der in der letzten Zeit hochgekommen ist. Und auch wenn er sich unglaublich verbreitet, sollte man ganz entschieden verstehen, dass er überhaupt nicht hilft, die Dinge zu verstehen, sondern weiter das Problem verschärft. Ich bin kein Psychologe oder Psychiater, ich werde jetzt keinen Vortrag halten können über Phobie. Im Alltagssprachgebrauch gilt ein Phobiker als irgendwie krank. Und dass Kritik einer Religion irgendwie krank ist, das wollen uns religiöse Fundamentalisten, egal welcher Richtung, schon immer erklären. Und dass nun ausgerechnet Linke auf so einen Kampfbegriff hereinfallen, ist eigentlich sehr sträflich und ist ein Hinweis darauf, wie sehr die Linke schon seit Jahrzehnten Religionskritik entsorgt hat. Ganz wichtig, nicht Religionen sind vor Kritik, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Das wird immer wieder durcheinander geworfen. Menschen, die wegen ihrer Religion diskriminiert werden, sind selbstverständlich zu schützen. Aber das heißt nicht, dass ihre Religion außerhalb von Kritik stünde. Und diese Unterscheidung ist bei vielen, vielen Linken schon lange verloren gegangen und bringt abstruseste Ergebnisse hervor. Dass es krank sei, Religionen nicht ernst zu nehmen, meint zum Beispiel auch Matthias Matusek. Der regt sich furchtbar darüber auf, dass welche doch wahrhaftig am Karfreitag tanzen und kommt zu dem Schluss, eine Gesellschaft, die Trauer nicht erträgt und Religion nicht ernst nehmen kann, ist krank. Jetzt sind wir bei dem ganzen großen Thema der Verletzung religiöser Gefühle. Viele wissen das gar nicht, dass das nach wie vor auch in Deutschland strafbar ist, der 166 Strafgesetzbuch. Wer öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, kann bis zu 3 Jahre in den Knast gehen. In einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, wenn die Religiösen der Meinung sind, dass das ihren Frieden stört, dann kann ich verknackt werden. Das ist geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie, also Gotteslästerung, wieder gefährlich wird, meint Martin Mosebach, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2007. Und der Heilige Vater, wer meine Mutter beleidigt, kriegt eins mit der Faust. Grinst ein bisschen dazu. Der Vatikan schiebt eine Erklärung danach, dass es natürlich nicht um Gewalt ginge. Und natürlich wäre es auch jetzt natürlich den Heiligen Vater jetzt mit Dschihadisten gleichzusetzen, aber es ist doch interessant, was dem Heiligen Vater einfällt, wenn er mit der Frage Religionskritik, Blasphemie konfrontiert wird. Also der Heilige Vater ist der Meinung, man darf nicht provozieren, man darf den Glauben anderer nicht beleidigen. Islamkritik. Kritik? Na klar. Der Karl Marx, der in mancher Hinsicht schon immer besser war als viele Marxisten, wird mal gefragt, was so sein Motto sei. dann sagt er, mein wichtigstes Motto ist, de omnibus dubitandum est, an allem ist zu zweifeln. Also Kritik selbstverständlich. Natürlich kann Kritik nie Ressentiment sein, aber wir leben in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem das permanent verwechselt wird und vermischt wird. Und dieses gesellschaftliche Umfeld muss man mit einbeziehen in die Überlegung, in die Analyse. Es gibt jede Menge Muslimhasser, die aber in ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung natürlich keine Muslimhasser sind, sondern das sind alles Islamkritiker. Die vertreten die These, es gibt keinen gemäßigten Islam und es kann auch überhaupt keinen geben. Das ist exakt das Gleiche als das, was die Islamisten auch sagen. Das heißt, man muss auf jeden Fall Islamkritik betreiben, aber man muss sich in diesem gesellschaftlichen Umfeld, in dem man sich befindet, auch ganz klar von einem fremden Hass, von einem antimuslimischen Ressentiment, das unter der Verkleidung der Islamkritik daherkommt, absetzen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass Islamkritik nun irgendwie relativiert werden sollte oder nicht notwendig ist. Es ist einfach Fakt. Religiöser Fundamentalismus und extrem patriarchale Auslegung heiliger Schriften ist in allen Religionen anzutreffen, aber sie sind nun mal im islamischen Kontext besonders stark verbreitet. Selbstmordattentäter glauben an die Belohnung im Paradies. Ohne Religion würde das nicht funktionieren. Und man sollte doch ein bisschen auch sehen, was Menschen mit muslimischem Hintergrund zu dem Thema zu sagen haben. Und es werden zunehmend mehr, die sehr kritisch gegenüber dem Islam und der herrschenden Interpretation des Islam werden. Zum Beispiel Ayan Hirsi Ali, die sagt, als Khomeini 1989 dazu aufrief, Salman Rushdie zu töten wegen Beleidigung Mohammeds, dachte ich, dass er recht hätte. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, dass der Prophet im Unrecht war, als er sich und seine Ideen über kritisches Denken gestellt hat. Ich glaube, dass der Prophet Mohammed Unrecht hatte, als er die Frauen den Männern unterordnete. Die Frau weiß, wovon sie spricht. Ahmad Mansour, jener israelische Araber oder arabische Israeli, der in der Westbank aufwächst, als 12-, 13-Jähriger in die Fänge von Islamisten gerät, daran erst auch mal glaubt, sich dann aber daraus befreit, in Tel Aviv Psychologie studiert, dann als Palästinenser aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen aus Israel auswandert und jetzt seit Jahren in Berlin lebt und dort eine ganz hervorragende Arbeit gegen Ehrenmorde und Frauenfeindlichkeit im islamisch geprägten Milieus macht. Ahmad Mansour berichtet davon, dass in den Elternhäusern ausgeprägte Angstpädagogik herrscht. Kindern wird Angst vor der Hölle eingeimpft, wenn sie sich Allah und dem Familienpatriarchen nicht unterwerfen. Und er sagt, selbst ich, der mich davon von vielem befreit habe, selbst ich kriege das mein Leben lang nicht mehr aus mir raus. Jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze und es Turbulenzen gibt, steigt die Angst in mir auf, was wird mir passieren, wenn ich tot bin. Er geht ganz scharf mit dieser religiösen Prägung ins Gericht, die er auch erlebt hat. Er sagt aber trotzdem, er ist Muslim, aber mit dem Ganzen hat er absolut nichts zu tun und das muss man ganz scharf kritisieren. Religionskritik ist kein westlicher Rassismus. Das wäre schon ganz toll, wenn das mehr Linke mal verstehen würden. Islamismus und präfaschistischer Rechtspopulismus. Also ich habe ein Problem mit diesem Begriff Rechtspopulismus, der ist ja ziemlich wenig treffend. Ich habe mir angewöhnt, vom präfaschistischen Rechtspopulismus zu reden. So eine AfD ist jetzt natürlich keine faschistische Partei, obwohl es nicht wenige Faschisten und auch Nazis, da ist ja nochmal ein Unterschied, aber das will ich jetzt mal in Klammer lassen, in dieser Partei gibt. Aber diese Partei entwickelt sich natürlich zunehmend weiter nach rechts, zunehmend weiter. Und ich glaube, es ist ziemlich treffend, von Präfaschismus zu reden. Also Islamismus und präfaschistischer Rechtspopulismus. Ah, das ist dann so das Weltbild. Ja? Da ist der bitterböse Islam und da ist das gute Christentum. Und die meinen dann, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das setzt natürlich in positiven Bezug eine Affirmation von Deutschland. Deutschland steht für unheimlich Gutes und so. Und da, das sind wir und dazu gehört der, aber nicht dazu. Ich rate denen, sie sollen sich mal nicht so aufblasen. Die sind nämlich ähnlicher denen, als sie glauben. Der Spitzenkandidat der AfD in Berlin sieht auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Frau mit Kopftuch und sagt, schauen Sie mal, diese Frau hat wahrscheinlich einen sehr großen Familiensinn. Das ist bei vielen Muslimen so. Da ist die Familie der Mittelpunkt. Auch wir von der AfD sehen in der Familie den wichtigsten Baustein einer Gesellschaft. Auch für uns gehört die Familie ins Zentrum. Die einen machen eine Scharia-Polizei und die anderen machen eine Hulizei. Ah, das ist ziemlich genau die gleiche Denke. Als der IS angekündigt hat, dass er das deutsche Kanzleramt abbrennen will, schreibt eine rechte Seite mit dem Namen Deutsche Revolution endlich mal gute Nachrichten, aber nur wenn Merkel und die anderen Verräter drin sind. Die sind sich ähnlicher, als sie glauben. Freitaler Bürgerwehr unter Terrorverdacht. Man erinnert sich noch an die Schießbefehläußerungen von Petri und von Storch. Das war jedem Menschen bekannt. Das ist in allen Medien rauf und runter behandelt worden. Kein Mensch kann sagen, er habe nichts davon gewusst. Nach diesen Äußerungen sind die Umfragewerte der AfD weiter gestiegen. Keine Illusionen in dieses Klientel und in sein Potenzial. Selbst das BKA warnt vor dem Entstehen rechter Terrornetzwerke. Ja, und wenn eben jener Ahmad Mansur mit kritischem Blick auf die Muslime sagt, wir Muslime brauchen eine ernsthafte innerislamische Debatte, wir brauchen ein 1968, wir müssen wie die 68er gegen unsere Väter rebellieren, dann kommt er damit bei Herrn Meuthen auf jeden Fall überhaupt nicht gut an. Weil für welchen Satz kriegt Meuthen auf dem vorletzten Parteitag der AfD den größten Beifall? Wenn er in den Saal hineinruft, wir wollen weg vom links-rot-grün versifften 68er Deutschland. Da hält es sie nicht mehr auf den Plätzen, die ganze Halle springt auf, jubelnder Beifall, stehende Ovationen 2,5 Minuten lang. 1968, das ist das, was sie hassen zutiefst, wenn sie es in einem Wort sagen sollen. Wenn dann ein Ahmad Mansur sagt, wir brauchen ein neues 1968, dann werden solche Leute das sicher nicht sehr sympathisch finden. Wenn wir uns mal ansehen, was diesen Islamismus so prägt, also ein patriarchales Familienbild, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, antiwestlich, es ist antisemitisch, es gibt einen ausgeprägten Kult um die Gemeinschaft, eine verbindliche Leitkultur, ein Hass auf Intellektuelle, ein Verschwörungsweltbild, Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter. Das haben wir alles beim Rechtspopulismus auch. Es gibt ganz auffällige Schnittmengen zwischen Rechtspopulismus und Islamismus. Ganz auffällige Schnittmengen. Das, was da stattfindet, momentan in vielen Ländern, auch in Deutschland, ist die konformistische Rebellion. Was ist mit dem Begriff gemeint? Wer die grundlegenden Kategorien der kapitalistischen Gesellschaft für sowas wie Natur und unhintergehbar hält, nämlich Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt alles hin, wie es ist, weil es ist halt nun mal Natur und es geht nicht anders. Oder er fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen. Irgendwer muss ja dran schuld sein. Weil das Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital irgendwie zu hinterfragen sein, sei ja absurd. Er fordert autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen und versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus. Dazu ist viel Richtiges und Wichtiges zu sagen. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. So ein Ressentiment kann sich entwickeln, das ist nicht über Nacht auf einmal da, kann also auch die Juden nicht damit identifizieren und nichts gegen Juden haben. Jedem, der sagt, ich habe nichts gegen Juden, unterstelle ich, dass es stimmt, solange bis zum Beweis des Gegenteils. In dem Fall kann man dann noch nicht von Antisemitismus reden, aber von einer verdammt gefährlichen Nähe zum Antisemitismus Und dieses Ressentiment hat noch Entwicklungspotenzial. Das, was da stattfindet in den Köpfen, ist eine Biologisierung des Kapitalismus. Ich empfehle Moishe Postone dazu, der das ganz gut entwickelt. Was ist damit gemeint? Das sehen wir ganz gut hier auf diesem Transparent, also auf einer Anti-TTIP-Demonstration entstanden. Da malen nun welche dieses Transparent und halten sich für wahnsinnig kritisch. Man sieht also hier zwei ekelhafte, fette Kapitalistenschweine, die der Politik, hier dargestellt als Merkel, eben diktieren, was sie zu machen hat. Nun wird man beim besten Willen oder beim bösesten Willen bei diesen Kapitalistenschweinen noch keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber hier sind sie schon. Großes Gemälde am Bauzaun der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Große linksradikale Demonstration 2012. Die Gier nach Geld zerstört die Welt. Und da ist er schon mit der Hakennase und den Lippen. Und der Zeichner hält sich für einen ganz besonders radikalen linken Kapitalismus-Kritiker. Das kann aber manchmal sehr schnell gehen. Antisemitismus endet mit Töte die Juden, beginnen tut er viel früher. Das ist eine Untersuchung des Antisemitismus nach Parteienpräferenz in der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die jetzt auch wiedergegeben wird im aktuellen Antisemitismusbericht der Bundesregierung vom 7. April. Sehr empfehlenswert, äußerst materialreich. Da ist vor allem auch sehr begrüßenswert, dass hier zwischen klassischem Antisemitismus und israelbezogenem Antisemitismus unterschieden wird. Und man sieht, dass das Klientel der AfD sowohl was den klassischen Antisemitismus als auch was den israelbezogenen Antisemitismus angeht, deutlich führt. Klassischer Antisemitismus 19%, israelbezogener Antisemitismus 47% im Klientel der AfD. Die anderen sind auch nicht gut, aber das fällt doch auf. Ja, AfD und Antisemitismus, man kann sich vielleicht noch erinnern an die Affäre um diesen baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Gedeon, der nun ganz offen sich antisemitisch geäußert hat. Das ging ja eine Zeit lang auch durch die Medien. Er ist zwar jetzt nicht mehr in der Fraktion, aber ist nach wie vor, sitzt im Landtag und ist AfD-Mitglied. Und nun gibt es ja auch manche in der AfD, oder manchmal versucht ja gerade die AfD demonstrativ eine angebliche Israel-Freundschaft vor sich herzutragen. Und das ist nun eine sehr interessante Szene aus dem Landtag von Baden-Württemberg. Hier ist nun ein anderer AfD-Abgeordneter, nämlich Herr Daniel Rottmann, der demonstrativ in der Landtagssitzung mit einem Hemd rumläuft, I like Israel. Und was tut er? Er schüttelt in fester männlicher Verbundenheit eben diesem Herrn Gedeon die Hand. Dieses Bild zeigt sehr deutlich, was von der vermeintlichen Israel-Solidarität aus dieser Ecke zu halten ist. Israel soll Kanonenfutter im Kulturkampf gegen die Muslime und den Islam sein und mehr nicht. Das antimuslimische Ressentiment. Man hört ja immer wieder diesen Satz, ja, Antisemitismus sei ja im Wesentlichen gegessen. Die Juden von heute, das sind ja die Muslime. Das ist mit Verlaub gesagt einfach Unfug. Das ist einfach Unfug, weil wer sowas sagt, als erstes mal demonstriert, dass er überhaupt nichts vom Antisemitismus verstanden hat. Überhaupt nicht. Weil niemand unterstellt den Muslimen, dass sie die Herrscher des Geldes wären, dass sie die Finanzsphäre beherrschen und dass sie, obwohl sie so wenige sind, an geheimen Fäden das Schicksal der Menschen leiten. Also wer sowas sagt, der demonstriert als erstes schon mal, dass er null und nichts verstanden hat vom Antisemitismus. Trotzdem gibt es ein sehr starkes und sehr übles und sehr ernstzunehmendes Ressentiment gegen Muslime. Also man wehrt sich gegenüber Fremdung und die müssen draußen bleiben und so weiter. Ich glaube, dass der Begriff Ressentiment besser angebracht ist und treffsicherer ist als antimuslimischer Rassismus. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Dem kommen wir vielleicht näher über diesen Aufkleber von PI News. Gestern war noch alles schön bunt und heute wird es schon immer dunkler. Und morgen, da seht ihr schon, da laufen alle nur noch in der Burka rum und das ist die Zukunft und mit uns nicht. Nun ist da so ein offener Rassismus, ziemlich diskreditiert. Das machen ja wenige noch. Aber was gar nicht diskreditiert ist, ist so diese Argumentation. Naja, Muslime können ja überhaupt nicht aufgeklärt und säkular sein, die passen nicht zu unserer Kultur, weil unsere Kultur, die ist für Demokratie und Menschenrechte. Also da wird Demokratie und Menschenrechte gleich wir ganz groß vor sich her getragen. Wie es dann im Konkreten aussieht, wenn es konkret wird, ist eine ganz andere Frage. Ja, dann sind die Menschenrechte halt bla bla. Herr Gauland sagt, die Menschen wollen doch nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen, das ist gegen die Menschenrechte. Sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer nicht. Also in der ideologischen Auseinandersetzung sind die Menschenrechte so hoch und wenn es aber darauf ankommt, dann spielen sie keine Rolle mehr. Ich glaube, dass das antimuslimische Ressentiment etwas anderes ist als nur reine Fremdenfeindlichkeit, etwas anderes ist als Rassismus. Natürlich hat es Elemente von beidem. Es gibt mindestens drei Spezifika dieses antimuslimischen Ressentiments. Das erste ist dieser eben genannte verlogene Menschenrechtsdiskurs. Das zweite, er hat Elemente von Verschwörungstheorie, gipfeln in der Regel in dieser Vorstellung von der Gebärmutter als Geheimwaffe des Islam. Und er hat in Deutschland eine spezifisch deutsche Entlastungsfunktion, weil er ermöglicht, auf die Muslime zu zeigen, zu sagen, die sind doch die Antisemiten und wir doch nicht. Das sind so drei Momente, die in einem normalen, ja, also Rassismus ist eh schwierig, wird sehr inflationär gebraucht, oder in einer normalen Fremdenfeindlichkeit nicht so ganz aufgehen. Man sollte also schon sehen, was es ist und auch das sehr ernst nehmen und als sehr gefährlich auch sehen. Linke Versäumnisse, ich habe schon einiges angedeutet. Also diese Vorstellung, Islamfeindlichkeit sei Rassismus, ist höchst problematisch und zwar nicht nur wegen des vorhin schon kritisierten Begriffs der Islamophobie. Das sind Zahlen der Bundesregierung von 2007, also 10 Jahre alt. Ich habe leider bis jetzt noch keine neueren gefunden. Damals sagt die Bundesregierung, es leben 3,4 Millionen Muslime in Deutschland. Da fängt es schon an, interessant zu werden, weil als Muslime gelten alle Migranten, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land kommen. Es ist aber nirgendwo gesagt, dass jeder Araber oder jede Iranerin Muslima sei. Das wird also schon mal vorausgesetzt. Und dann gab es eine Erhebung, wie diese Muslime sich selbst einordnen. 18% haben über sich selbst gesagt, sie sind religiös, 20% eher indifferent und 62% leben keine religiöse Praxis. Das werden doch schon sehr große Unterschiede deutlich. Zu sagen, Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus, reduziert Menschen auf ihre Religion bzw. die ihnen zugeschriebene Religion. Es ignoriert vollkommen, dass Menschen sich natürlich auch vom Islam abwenden können. Es schreibt die Zugehörigkeit zum Islam als ein ethnisches Merkmal fest. Das heißt, wenn man das richtig betrachtet, ist die Behauptung, Islamfeindlichkeit sei Rassismus, letztendlich selbst eine rassistische Position. Denn die, die für Muslime gehalten werden, denen wird ein ethnisches Merkmal, das ihnen lebenslang anheftet, zugeschrieben. Das ist rassistisch. Ja, das Kopftuch, leidige Debatte. So kleiner Hinweis auf viele Versäumnisse der Linken schon seit Jahrzehnten. Da gibt es ja nun eine wunderbare Seite im Netz von iranischen Frauen, Majestätische Frieden, meine heimliche Freiheit, die sich ohne Kopftuch fotografieren lassen, das ins Netz stellen. Millionen Frauen leiden gerade in diesem Gottesstaat unter dem Kopftuchzwang. Das wären doch die Leute, mit denen man als Linke mit emanzipatorischem Anspruch erstmal solidarisch sein muss. Stattdessen gibt es unter vielen Linken die Meinung, ach, das sei doch die freie Entscheidung dieser Frauen und es sei doch zu respektieren und selbst Feministinnen verteidigen das Kopftuch als freie Entscheidung. Ich kann nicht in die Leute reingucken und erlaube mir da auch kein Urteil. Nur ich weiß nur, mit der freien Entscheidung, mit der Freiwilligkeit ist es so eine Sache. Also hier sehen wir vorwiegend Frauen. die demonstrieren auf dem sogenannten Marsch für das Leben gegen das Recht auf Abtreibung. Also hier demonstrieren Frauen gegen ihr Recht, über sich selbst und ihren Körper zu bestimmen. Ich vermute, dass da keine reingezwungen wird. Ich vermute, dass die meisten tatsächlich der Meinung sind, sie machen das freiwillig. Aber Zwänge können auch so internalisiert sein, dass man sie überhaupt nicht mehr als Zwänge wahrnimmt. Eva Herrmann, für eine neue Weiblichkeit, schreibt, ist es das wirklich wert mit der ganzen Emanzipation? Welchen Preis zahlen wir eigentlich dafür, emanzipiert und selbstbewusst zu sein? Sind wir überhaupt noch Frauen oder haben wir unsere Weiblichkeit verloren? Ja, freiwillig, ja. Ein Haufen Frauen wählen auch Donald Trump. Da ist vieles in den Köpfen drin, was für Freiwilligkeit gehalten wird und was vielleicht letztendlich doch keine Freiwilligkeit. Vor einigen Jahren war Aygül Özkan Sozialministerin in Niedersachsen, CDU übrigens, die erste Muslima in der Landesregierung. Die hat kurz vor ihrem Amtsantritt eine sehr vernünftige Position vertreten. Die hat nämlich gesagt, in staatlichen Schulen soll es weder Kopftuch noch Kruzifix geben. Christliche Symbole gehören nicht an staatliche Schulen. Die Schule muss ein neutraler Ort sein. Darum hätten auch Kopftücher in Klassenzimmern nichts zu suchen. Ein Aufstand in ihrer eigenen Partei. Sie hätte ihre Karriere gleich beenden können, wenn sie das nicht sofort wieder zurückgenommen hätte. Nun ist das erstmal nicht so verwunderlich, also in der CDU und Kruzifix und so. Aber es gab damals keine nennenswerte linke Solidarität mit Aygül Özkan. Weder von der SPD noch von den Grünen noch von anderen. Obwohl sie doch eigentlich hier eine urlinke emanzipatorische Forderung vertreten hat. Verharmlosung des Islamismus schadet Musliminnen am meisten. Auch dann, wenn sie in bester antirassistischer Absicht geschieht. Ein interessantes und bezeichnendes Beispiel dafür ist das Buch Feindbild Moslem von Kai Sokolowski, in dem viel Richtiges und Vernünftiges steht, um das gleich mal vorweg zu sagen. Aber da lesen wir dann zum Beispiel auch, aus der Erinnerung an den Holocaust resultiere die moralische Verpflichtung, die anderen zu akzeptieren, wie sie sind. Das stimmt, wenn daraus ein Kampf gegen Menschenfeindlichkeit folgt. Das stimmt aber halt nicht, wenn daraus ein Kritikverbot an Menschenfeindlichkeit folgt, nur weil sie von anderen begangen wird. Und genau das ist das Problem. Die Verharmlosung des Islamismus schadet Musliminnen. Das Leid der anderen kleinzureden ist rassistisch und sexistisch. Es interessiert mich halt nicht so oder hängt es mal nicht so hoch, wie die anderen leiden. Die weitaus meisten Opfer des Islamismus sind Musliminnen und zwar vor allem Musliminnen. Das ist Fakt. Und aus Angst, rassistisch zu sein, keinen migrationsfreundlichen Diskurs gegen Antisemitismus, Homophobie und Frauenunterdrückung zu führen, ermöglicht es seit langem schon, den rechtspopulistischen Hetzern die Lufthoheit in einem migrationsfeindlichen Diskurs über diese Themen zu erreichen. Dass AfD und andere diese Lufthoheit erringen konnten, dass sie die einzigen sind, die dieses Thema thematisieren, ist ein Hinweis auf ein jahrzehntelanges Versagen der Linken. Die Linke hat dem Kampf gegen Rassismus einen Bärendienst erwiesen, indem sie diese Probleme nicht oder doch nur sehr unzureichend thematisiert hat. Ja, und dann nochmal zusammenfassend unter der Überschrift Anti-Bar, der Barbarei entgegentreten. Was wäre zu tun? Erstens kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Faschismus. Auch selbstverständlich, auch dann, wenn das von Musliminnen und Migrantinnen kommt. Über Köln reden. Dass das überhaupt ein Problem war unter Linken, weist auf die Versäumnisse hin. Natürlich muss man über Köln reden. Tatsachen abstreiten ist immer das Dümmste, was man tun kann. Und dass diese rechte Ecke sofort nach Köln diese Lufthoheit bekommen hat und die Linken meistens überhaupt nicht mehr wussten, was sie sagen sollten, ist erschreckend und sollte sich ändern. Man weiß, seit Jahren, wie es zum Beispiel in Ägypten aussieht. Das ist ein Bericht aus Spiegel Online von 2014. So geht es jungen Frauen auf der Nilbrücke. Da hat eine mutige junge Frau ein Video auf Facebook gestellt, wie sie nur über die Nilbrücke geht und was hier alles passiert. Und viele Beispiele mehr. Sexuelle Belästigung ist Ägypten ein weit verbreitetes Problem, das alle Frauen betrifft, Ausländerinnen wie Ägypterinnen, jung, alt. Immer wieder kommt es dabei auch zu Übergriffen oder sogar Vergewaltigungen und so weiter und so weiter. Solche Meldungen kann man seit Jahren lesen. Ahmad Mansour schreibt in einem sehr lesenswerten Text, wendet er sich an diese Linken und sagt, Leute, ihr spinnt. Ja, ihr spinnt. Wir sind nicht eure Kuscheltiere, heißt der Text, ist in der Taz erschienen. Ich kann ihn nur empfehlen, ihn ganz zu lesen. Traditionelles Islamverständnis befördert sexuelle Tabus und sexuelle Gewalt. Es hat enormen Einfluss auf das Verhalten der Geschlechter zueinander. Was in der Kölner Silvesternacht passiert ist, hat sein Vorbild auf dem Kairoer Tahrirplatz und anderswo. Von der religiösen Tradition zur sexuellen Abstinenz gezwungene junge Männer greifen auf Frauen in der Öffentlichkeit zu. Das festzustellen ist nicht rassistisch, sondern ein Fakt. Wir, die Muslime, haben das Problem, die Kritischen unter uns benennen es und brauchen die Solidarität der Demokraten im Land. Von der AfD, von Pegida, wollen wir sie nicht, denn sie ist keine. Eine offene, tabufreie Debatte wird zu Lösungen führen, zum Nachdenken und zu besserer Prävention. Und sie wird die Rechtsradikalen und die Islamisten schwächen. Man kann es auch einfach sagen, die Wahrheit wird uns befreien und nur die Wahrheit. Und das ist ein riesengroßes Versäumnis der Linken. Und Ahmad Mansour liest hier der Linken, glaube ich, richtig zutreffend die Leviten. Zweitens, Solidarität und Kooperation mit säkularen Musliminnen und Migrantinnen. Da melden sich ja immer mehr zu Wort. Ich will zusätzlich zu den bereits genannten nur noch zwei bekannte Namen nennen. Lale Akgün, Sagan Ateş, die beide bedroht werden von Islamisten. Aber es gibt auch die Unbekannten, die Nicht-Prominenten vor Ort. Hier zum Beispiel im Ruhrgebiet eine Gruppe von jungen Muslimen, die gegen Salafisten demonstriert haben. Solche Leute muss man suchen, mit solchen Leuten muss man sich solidarisch zeigen und gucken, was man mit ihnen gemeinsam machen kann. Und da hapert es noch. Ich sage mal, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich kenne die Antifa-Verhältnisse in Bremen überhaupt nicht. Ich sage nur allgemein, Antifa ist, ob sie will oder nicht, eine ziemlich weiße deutsche männliche Mittelschichtsveranstaltung. Das mag einem nicht schmecken, aber es ist so. Antifa hat Hausaufgaben. Schluss mit weiß, deutsch, männlich, Mittelschicht. Antifa, so wie sie im Allgemeinen daherkommt, entspricht noch lange nicht dem Zustand dieser Gesellschaft, wie sie heute ist. Und ist schon deswegen auch in ihrer Wirkungsmöglichkeit natürlich beschränkt. Ich habe nicht den generellen Überblick. Was ich kenne, ist zum Beispiel die Antifa Saar. Finde ich hervorragend, wirklich hervorragend, was die machen. Also allein diese Losung hier, No Dschihad, Stop Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS, kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus zu kämpfen. Das sind nun Leute, da sieht man den einen noch an, dass ihre Großmütter wahrscheinlich auch schon im Saarland geboren sind und den anderen sieht man an, dass ihre Großmütter vielleicht irgendwo in Anatolien geboren sind. Das ist ein lächerlicher äußerer Unterschied. Und die sind zusammen die Antifa Saar, hervorragend. Gibt sicher noch mehr, aber es gibt viel zu wenig Beispiele. Drittens, Solidarität mit Musliminnen und Migrantinnen gegen Diskriminierung und Angriffe. Ich denke, das ist selbstverständlich, dazu muss ich auch gar nicht mehr sagen. Und viertens und in gewisser Weise das Wichtigste, das Gift der Kritik verbreiten in den Köpfen. Das Gift der Kritik. Religionskritik, Ideologiekritik, Kapitalismuskritik. Und ich rede ungern von Kapitalismus, weil irgendwie hat man den Eindruck, jeder ist mittlerweile gegen Kapitalismus. Ich rede ganz gerne vom Kapitalismus, um zu betonen, dass wenn man gegen diesen Ismus ist, man etwas von dem Ding verstanden haben sollte, was ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Also bei Kapitalismuskritik zu verbreiten, ist noch sehr, sehr viel zu tun. Menschliche Emanzipation muss die Herrschaft von Zwangsgemeinschaften überwinden, sei es die Deutschen, sei es die Umma, benötigt kritische, selbstbewusste und verantwortungsbewusste Individuen. Worum geht's? dass kein Mensch unterworfen wird, dass kein Mensch sich selbst unterwirft oder auch Antibar der Barbarei entgegentreten. So, das war's jetzt erstmal. Ich danke für die Aufmerksamkeit und dann von mir aus gerne Diskussion. Vielen Dank.